Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, begutachtete vor Ort eine ballistische Raketenschussübung der Fasung Artillerietruppen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee. Er wurde begleitet von führenden Kadern des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Wissenschaftlern und Technikern des Kernwaffenforschungsbereiches. An der Übung nahmen die Fasung Artillerietruppen teil, deren Mission die Vernichtung der Militärbasen der US-Aggressionstruppen in Südkorea ist. Kim Jong-un inspizierte die Abschussrampen, machte sich persönlich mit der Bereitschaft zur Raketenschussübung vertraut, hörte sich den Abschussplan an und erteilte dann den Befehl zum Beginnen der Übung. Die Übung verlief in beschränkter Reichweite unter der Annahme der präventiven Angriffe auf die Häfen und Flugplätze im südkoreanischen Operationsfeld, wo die amerikanischen Atomkriegsrüstungen eingeführt werden. Dadurch wurde nochmals die Charakteristik vom Betrieb des Kernsprengkörperzünders in der ballistischen Rakete auf der vorbestimmten Höhe über dem Zielgebiet überprüft. Kim Jong-un äußerte seine große Zufriedenheit damit, dass die Raketenschussübung erfolgreich stattfand und schätzte es hoch, dass die Fasung Artilleristen der strategischen Streitkräfte sowohl zur Ausführung jeden plötzlichen Befehls vorbereitet, als auch hinsichtlich der Manövrierfähigkeit und Schlagkraft immer korrekt und präzise seien. Er legte den begleitenden hochrangigen Kadern des ZK der Partei der Arbeit Koreas, den Wissenschaftlern und Technikern des Kernwaffenforschungsbereiches sowie den führenden Kommandeuren der strategischen Streitkräfte der Armee programmatische Aufgaben dafür vor, die Schnelligkeit und Sicherheit bei der Betätigung des Atomangriffssystems zuverlässig zu gewähren, die koreanischen Artillerieangriffsmethoden weiter zu vervollständigen und verschiedenartige ballistische Raketen zu entwickeln.